Denn viele gefallen, in Wüste waren viele dabei. Es brach vor der Fälscherin allem, deutsche Helden am tödlichen Leib. Es brach vor der Fälscherin allem, deutsche Helden am tödlichen Leib. Deutschland erwachen, im Glauben an Hitlers Vision. Marschierten mit Todesverachten in das Feuer der Reaktion. Marschierten mit Todesverachten in das Feuer der Reaktion. Thank you.